Wir erzählen Ihnen die Geschichte von Dickie Dick Dickens, dem unbestrittenen Weltchampion unter der internationalen Verbrecherelite. Dickie Dick Dickens, dem bescheidenen, aber gloriosen Matador der Unterwelt. Sie, meine Damen und Herren, kennen ihn bereits. Haben von seinen Taten vernommen? Standen im Banne seiner Persönlichkeit. Begleiteten an ihren Lautsprechern seinen atemberaubenden, sensationellen, aufsehenerregenden Lebensweg. Dickie Dick Dickens. Zeichen und Symbol einer ganzen Zeit. Sie waren Zeugen des gewaltigen Kampfes, den Dickie Dick Dickens gegen den allmächtigen Unterweltsführer Jim Cooper, in Gaunerkreisen auch Jim der Dickköpfige genannt, geführt hat. Das war ein Ausschnitt aus dem Kampf. Sie erlebten den beispiellosen Aufstieg des Millionendiebes von Chicago. Sie erlebten, wie er von der Polizei gesucht, von rivalisierenden Gangstern gehetzt, unermüdlich vorwärts strebte. Sie erlebten, wie er sich von Heilrufen umbrandet, auf Ruhmesflügeln emporgetragen, vom kleinen, mittellosen Taschendieb zum tonangebenden Starkriminellen von Amerika hinaufwerkte. Sie erlebten aber auch seinen jähen Absturz in den Schoß der amerikanischen Justiz, seine plötzliche und unvermutete Inhaftnahme durch Kriminalkommissar Hillbilly. Ja, deswegen muss ich Sie leider verhaften. Verhaften? Ja, in drei Teufelsnamen. Warum denn? Wegen Bigamie. Um sich den ständig lästiger werdenden polizeilichen Nachforschungen zu entziehen, hatte er sich einen neuen Namen und neue Personalpapiere zugelegt. Maxim F. Poltingbrook hieß er jetzt. Und als solcher hatte er seine langjährige Weggefährtin Effie Marconi zum Traualtar geführt, nicht ahnend, dass der wirkliche Maxim F. Poltingbrook, der übrigens längst gestorben war, schon in jungen Jahren geheiratet hatte. Und zwar eine irische Fischerstochter namens Margaret Stippling. Also marschierte Dickie Dick Dickens in Haft. Drei Tage später halten schwere Schritte den Gefängnisflur entlang. Sie stammten von dem Gefängniswärter. Neben ihm halten leichte Schritte den Gefängnisflur entlang. Sie stammten von Dickie Dick Dickens Frau, und zwar von der zweiten, von der richtigen, von der Effie, geborene Marconi. So, da wären wir. Der Besucherraum wird leider gerade gestrichen. Sie müssen ihn in seiner Zelle besuchen. Sie haben Besuch, Mr. Poltingbrook. Ja? Ihre Frau. Hallo, Effie. Hallo. Na, komm doch rein. Ja, hallo. Da bin ich. Setz dich doch, Schätzchen. Na, wie geht's dir denn? Schlecht. Und dir? Ach, auch schlecht. So hat jeder seine Sorgen. Oh, mein armer Dick. Was soll jetzt bloß aus mir werden? Nur Kopf hoch, Kindchen. Das sagst du so. Du sitzt hier gemütlich im Gefängnis. Du hast's gut. Dich ernährt der Staat. Aber ich... Na, na. Opa Crackler hat ja noch ein paar hunderttausend Dollar auf seiner Farm. Du erinnerst dich, die Goldbarren von dem Bankraub. Ihr braucht also nicht zu verhungern. Ums Hungern geht's mir ja gar nicht. Es geht um meinen Namen. Um deinen Namen? Ja. Ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Du bist doch meine Frau. Dann wäre ich also Mrs. Dickens. Psst! Aber Schätzchen, ich heiße jetzt Poltingbrook. Also bist du Mrs. Poltingbrook. Bin ich nicht. Als Poltingbrook warst du nämlich schon mal verheiratet. Also... Ja, also ist unsere Ehe ungültig und du heißt nach wie vor Effie Marconi. Nein, so heiße ich auch nicht. In Wahrheit warst du doch gar nicht verheiratet, als du mich zur Frau nahmst. Ja, natürlich nicht. Das war der wirkliche Mr. Poltingbrook. Ja, dann kann meine Ehe mit dir auch nicht ungültig sein. Also bist du doch meine Frau. Ja, aber ich heiße weder Dickens noch Poltingbrook noch Marconi. Ich bin das ärmste Geschöpf auf Erden. Ich besitze nicht mal einen Namen. Besuchszeit ist um. Ach, das noch. Ich's vergesse. Das soll ich dir geben. Von Opa Crackle. Ach. Eine Mundharmonika? Du damit dir die Zeit nicht zu lang wird. Ach, wie rührend vom Opa. Grüß ihn schön. Ich werde auf sein Wohl spielen. Ja. Dann Wiedersehen. Ja, hoffentlich. Adios. Bye-bye. Leb wohl, Kleines. Mach's gut. Nun kommen Sie schon, meine Dame. Er wird ja nicht hingerichtet. Das will ich Ihnen auch geraten haben, Sie Kerkermeister, Sie. Nicht nur Dick und Effi machten sich Sorgen um die neue Form ihres Daseins, sondern auch Dicks Mitarbeiter. Als da waren Dickies väterlicher Freund Opa Crackle, der kleine abergläubische Bonko und nicht zuletzt der vornehme Mr. Joshua Benedict Streubenguss, Spezialist für Juwelenhehlerei. Also bei allem Wohlwollen für die Obrigkeit muss ich feststellen, dass der augenblickliche Zustand unhaltbar ist. Stimmt. Jim Cooper tot, Dickens im Gefängnis. Ich bitte Sie, wo soll das hinführen? Die ganze Unterwelt droht zu verschlampen. Handel und Wandel liegen brach. Kein Mensch versteht einen nur mittelschweren Einbruch zu organisieren. Ja, Sie werden noch merken, meine Herren, wir gehen schweren Zeiten entgegen. Wem sagen Sie das, Mr. Streubenguss? Sagen Sie das. Bin zwar ein alter Mann, aber so dumm bin ich nicht, dass ich das nicht selbst sehe. Wir brauchen einen Chef. Einen Organisator. Einen Führer. Ich auf meine alten Tage bin nicht mehr rüstig genug, eine Gangsterbande aufzubauen. Sie mögen ein guter Hehler sein, Sie haben aber nicht das geringste Talent zur Truppenführung. Ja, ja. Und unser kleiner Freund Bonko... Ja, also mich lass aus, Opa Kräkel. Ja. Ich bin ein guter Gauner, gewohnt zu tun, was man mir sagt. Ja. Aber selbst die Verantwortung übernehmen, oho, nein. Lieber werde ich ehrlich. Traurig. Ja. Aber ich habe Mr. Dickens von Anfang an abgeraten. Diese Heiraterei konnte nicht gut gehen. Ach, das ist doch eine Allerweltsweisheit, mein Guter. Nein. Das speziell für diesen Fall. Er hat eine volle Stunde zu spät geheiratet. Naja, um 10 Uhr. Um 10 Uhr auf dem Standesamt. Das ist ja ein sträflicher Leichtsinn. Nicht, meine Herren? Das weiß doch jedes Kind. Schließ deine Ehe, du um 9, wirst dieses niemals du bereuen. Ach. Doch heiratest du erst um 10, möchte ich nicht das Ende besehen. Oh, Mr. Bonko, Sie halten uns mit diesem Unsinn nur auf. Das ist aber kein Unsinn, Sie sehen ja die Folgen. Wir verkommen im Elend. Vorläufig haben wir ja noch 300.000 in Goldbarren. Oh, Goldbarren, mein teuerster Goldbarren. Besser kann man sein Geld doch gar nicht anlegen. Ja, aber das gilt doch nur für normale Zeiten. Im Augenblick weiß ich wirklich nicht, wo ich die Goldbarren absetzen soll. Es herrscht in der ganzen Unterwelt eine derartige Unsicherheit, dass einer dem anderen nicht mehr trauen kann. Das war. Es kann Ihnen heute glatt passieren, dass der angesehenste Regierungsbeamte, der gestern noch bestechlich war, auf einmal auf der Seite des Rechts steht. Unerhört. Und der Mann, der uns helfen könnte, sitzt im Gefängnis. Wegen Bigamie. Eben, das ist ja das Schlimme. Sie ist ja wegen Mordverdachtes, Rauschgifthandels, Korruption oder Kindesentführung. Ja, dann könnte ich ihn gegen eine geringe Kaution wieder frei bekommen. Aber Bigamie! Sie wissen doch, wie penibel unser Staat in allen Dingen der Moral ist. Den lassen Sie nicht eher aus dem Gefängnis, bis seine Familienverhältnisse geklärt sind. Ja, die Gesetze unseres Landes sind hart. Oh. Penibel. Wir müssten also, wenn ich Sie richtig verstanden habe, seine Familienverhältnisse klären? Richtig. Wir sollten feststellen, was aus der ersten Mrs. Poltingbrook geworden ist. Viel ist es nicht, was wir über sie wissen. Eine geborene Stippling. Stippling? Stippling, Fischers Tochter. Aha. Sie war 10 Jahre älter als er. Ja, mit der müssten wir uns in Verbindung setzen. Ja, wir müssen sie kaufen. Vielleicht lässt sie sich scheiden. Na, vielleicht ist sie ja auch schon längst tot. Tot? Ja, das ist eine Idee. Tot! Das könnten wir machen. Das wäre am einfachsten. Ja, gut. Dann wollen wir mal sehen, wo die Dame steckt. Es gab eine zweite Interessengruppe, die sich für die Familienverhältnisse von Dickie Dick Dickens interessierte. Zur gleichen Zeit, da Bonko, Opa Crackle und Mr. Streubenguss Kriegsrat hielten, bekam Dickie Dick Dickens den Besuch von Mrs. Shrewshobber, der ehrenamtlichen Vorsitzenden der Vereinigten Chicagoer Frauenverbände. Mr. Poltingbrook, denken Sie nicht, dass wir uns in fremde Angelegenheiten einmischen wollen. Aber wenn wir einem armen Verirrten unsere helfende Hand leihen können, so zögern wir keinen Augenblick und sind zur Stelle. Sozusagen die Feuerwehr des guten Willens. Aha, sehr lustig. Ja, ein kleiner Scherz zur rechten Minute löst auch verstockte Herzen. Aber nicht wahr, Mr. Poltingbrook, wir sind ja gar nicht verstockt. Sie haben so klare, gute Augen. Ja, also, na nun schütten Sie mir mal Ihr Herz aus. Es wird Sie vielleicht enttäuschen, Mrs. Shrewshobber, aber ich habe nicht die geringste Absicht, das zu tun. Und ich wäre Ihnen unermesslich dankbar, wenn Sie sich jetzt freundlichst zum Teufel scheren möchten. Oh. Nein, also, Sie sind mir aber ein rechter Schelm. Ja, mit Humor geht alles besser. Es scheint, den habe ich in meiner Lage auch dringend nötig. Oh, hadern Sie nicht mit Ihrem Geschick. Nein, wir sind ja da, wir helfen. Sehen Sie, Mr. Poltingbrook, ein jeder weicht einmal vom rechten Wege ab. Sie brauchen sich dessen nicht zu schämen. Wenn Sie nur Ihren Fehler einsehen und auf die Hilfe der Mitmenschen vertrauen, dann kann man guten Mut... Eine gute Stunde lang vermochte Dickie Dick Dickens dem hilfsbereiten Ansturm von Mrs. Shrewshobbers Frohnatur standzuhalten. Doch dann gab er allen Widerstand auf. Er strich die Segel. Ja, also gut. Also gut, in Ordnung. Ich verspreche, mich zu bessern. Ich werde in mich gehen, werde versuchen, ein besserer Mensch zu werden, ganz wie Sie wünschen. Und Sie werden ein fröhlicher Mann werden. Ja, auch. Frei von Zweifeln und Gewissensbissen. Ja, wie Sie wollen. Ja. Sie werden ein ruhiges, friedliches Leben führen im Schoße Ihrer lieben Familie. Ganz friedlich. Ja. Meine Familie? Aha. Was? Wie meinen Sie das? Ja, aber wozu bin ich denn da? Dem Chicagoer Frauenverband liegt, wie Sie wohl wissen, das Familienglück und dessen Erhaltung auch in schweren Zeiten so recht am Herzen. Wir werden natürlich Ihren Familienfrieden wiederherstellen. Wir werden uns mit Ihrer armen Gattin in Verbindung setzen. Moment, mit welcher bitte, wenn ich fragen darf? Mit der rechtmäßigen natürlich, die Sie in Irland geheiratet und im Überschwang Ihres jugendlichen Leichtsinns so schnöde verlassen haben. Um Himmels Willen, Mrs. Shrewshobber, ich bitte Sie, machen Sie doch... Sie brauchen mich gar nicht zu bitten, das ist ja meine menschliche Pflicht. Sprechen wir doch nicht mehr darüber. Sie wird Ihnen verzeihen, dessen bin ich sicher. Aber doch, nun haben wir lange genug geplaudert. Moment bitte, Moment, Mrs. Shrewshobber. Nein, ein andermal, mein lieber Freund. Für heute wollen wir es genug sein lassen. Also, leben Sie wohl und verzagen Sie nicht. Adieu. Schrecklass nach, womit hab ich das verdient? Was weder Jim Cooper mit der größten Verbrecherbande Amerikas noch die mächtige Chicagoer Polizei geschafft hatten, das war Mrs. Shrewshobber spielend gelungen. Dickie Dick Dickens, sonst in kritischen Lebenssituationen durchaus gewachsen, war ratlos, völlig ratlos. Selbst das Mundharmonikaspiel wollte ihm keine rechte Freude mehr bereiten. Und als Joshua Benedict Streubenguss einige Tage später seine Schritte ins Gefängnis lenkte, fand er einen zerknirschten, innerlich zermarterten Dickie Dick Dickens vor. Oh, Joshua Benedict Streubenguss, was haben Sie mir da eingebrockt? Nun. Anstatt sich zu bedanken, dass ich Sie besuche, überschütten Sie mich mit Vorwürfen. Sie tun mir Unrecht, teurer Freund. Na, wer ist denn schuld an allem? Wer hat mir denn die Papiere von diesem Poltingbrook beschafft? Ja, ich gebe zu, das war meine Idee. Ja, eine abgrundtief dämliche Idee, Joshua. Ja, aber warum denn? Ich konnte doch nicht ahnen, dass Mr. Poltingbrook verheiratet ist, oder war? Ich schwöre Ihnen, er hat zu niemand darüber gesprochen. Ich vermute allerdings, Na, was vermuten Sie? Nun ja, also Ende 1916 hat Mr. Poltingbrook geheiratet. Seine Frau war 10 Jahre älter als er. Ja, ja. Im Februar 1917 schon hat er Irland Hals über Kopf verlassen. Weil er sich vom Militärdienst drücken wollte. Ja, das dachten wir. Die Vermutung liegt aber doch sehr nahe, dass er das wegen seiner lieben Frau Gemahlin getan hat. Ein Vierteljahr Ehe hat ihm genügt. Verstehen Sie? Und mit sowas Bin ich jetzt verheiratet? Dem Gesetz nach, ja. Mit einer Megäre, einem Hausdrachen? Ja, ja. Einem Reibeisen, einer Hyäne? Einem Schlappmaul. Hören Sie auf! Und diese Dame, existiert sie noch? Ich habe einen Gewährsmann in Irland beauftragt, entsprechende Nachforschungen anzustellen. Sie ist sogar quicklebendig. Sie ist... Hören Sie doch auf jetzt! Sie ist... Was denn? Sie ist Kapitän eines Walfangschiffes. Wie? Was? Ja, sie ist der einzige weibliche Walfangkapitän der Welt. Sie fährt die Okokmo. Oh Gott. Ich sag's ja, Strömguss, ich habe das große Los gezogen. Ja, meines tief empfundenen Mitgefühls dürfen Sie sich stets sicher schätzen. Verbindlichen Dank, aber das hilft mir jetzt gar nichts. Hören Sie, Joshua Benedict, der Chicagoer Frauenverband hat den entsetzlichen Plan, meinen Familienfrieden zu retten. Ach ja? Ja, das müssen Sie verhindern. Ich flehe Sie an. Sorgen Sie dafür, dass dieser weibliche Walfisch niemals amerikanischen Boden betritt. Doch es war zu spät. Die Feuerwehr des guten Willens hatte blitzschnell gehandelt. Schon war die Nachricht über das große Wasser geeilt nach Irland und von dort aus wieder über die Weite des Atlantik in nördliche Breitengrade, in das Polarmeer. Wo übrigens eine für mitteleuropäische Verhältnisse erhebliche Kälte herrschte. Hallo, Captain. Ein Funkspruch für Sie. Gib her. Deine Mütze sitzt schief. Ja. Hey, Captain. Was stehst denn hier noch rum? Troll dich, schwimm ab, zurück in deine Funkkabine. Hey, Sir. Hey, Steuermann, her zu mir. Hier bin ich, Captain. Träge Menschen, diese Funker, was? Gewiss, aber schließlich tut er nur seine Pflicht. Seine Pflicht kann man auch schnell tun. Schnell und getreu sei der Mensch, dann werden seine Werke wohl gedeihen. Oh, heiliger Klabautermann. Was ist, Captain? Was fehlt Ihnen? Nichts fehlt mir. Was sollte mir schon fehlen außer einer anständigen Mannschaft und einem tüchtigen Steuermann? Sie werden plötzlich so bleich. Stimmt etwas nicht mit dem Funksbruch? Naja, es geht dich jetzt zwar nichts an, aber es ist eine Nachricht von meinem Kleinen. Die erste Nachricht seit 8 Jahren. Oh, ich wusste gar nicht, dass Sie Kinder haben, Captain. Ich habe auch keine. Der Kleine ist kein Kind, der Kleine ist mein Mann. Oh, der Ärmste. Was sagst du? Nichts, Captain. Ich habe nichts gesagt. 8 Jahre vergehen wie Spreu im Wind, doch die Erinnerung an ferne Zeiten steht wuchtig wie eine Eiche, die Wurzeln fest in unseren Herzen begraben. Wie schön Sie solche Sätze sagen. Meine lyrische Ader. Wie wir aus zahllosen Seemannsgeschichten gelernt haben, hat jeder Hochseekapitän eine lyrische Ader. So auch Captain Maggie Poltingbrook, geborene Stippling von der Okokmo. Oho, mein Kleiner, ich komme! Haben Sie ihn so geliebt, Ihren Mann? Geliebt? Du bist ein Eselsteuermann. Was tätest du, wenn dir deine Frau nach einem Vierteljahr Ehe durchbrennt, hä? Und 8 Jahre nichts von sich hören lässt? Hä? Oh, ich wäre wahrscheinlich sehr böse. Ha, böse! Was seid ihr Männer doch für zahme Gesellen? Der Himmel ist hoch und tief ist die See, aber noch tiefer als die tiefste Tiefe ist mein Hass. Vielleicht verfliegt ja der Hass, wenn Sie ihn erst mal wiedersehen, Captain. Schon möglich. Aber vorläufig bin ich noch entschlossen, ihn umzubringen. Weiß nur noch nicht wie. Vielleicht sogar mit meinen eigenen Händen. Der Händewerk ist gut Werk, ist ehrlich Werk. Steuermann! Captain! Errechnet den Kurs nach Chicago. Verzeihung, Captain. Chicago hat keinen Seehafen. Du bist ein Klotz. Das große, mächtige Amerika wird doch irgendwo einen kleinen Hafen haben. Freilich. Na, da fahren wir hin. Aber was wird unsere Reederei dazu sagen? Es ist genug geredet. Nun lasst mich endlich Taten sehen. Noch zur gleichen Stunde drehte das 62 Grad nördlicher Breite und 55 Grad westlicher Länge kreuzende Walfangschiff Okokmo auf südsüdwestlichen Kurs und steuerte mit voller Kraft entlang der Treibeisgrenze über den Atlantik in pausenloser Fahrt der amerikanischen Ostküste entgegen. In wenigen Tagen schon war es geschafft. Die Okokmo machte im Hafen von New York fest. Brich den Spunten über die Kliken! Aye, aye, Sir! Spunten sind gekliegt! Achteraus Backbord! 5 Grad Prühlung! 5 Grad Prühlung! Hulp der Kelling gegen den Wind! Ja, ich sehe. Killing ist geholt. Ja, es war ein schwieriges Anlegemanöver, das aber schließlich von Erfolg gekrönt werden sollte. Die Mannschaft und der Kapitän gingen an Land. Ein Tag später... Mr. Stolbenguss? Ja, was ist denn, Bonko? Es hat nicht geklappt, Mr. Stolbenguss. Was? Ich habe mir alle Mühe gegeben, es hat nicht geklappt. Ja, was hat nicht geklappt? Ich bin ja auch kein Fachmann auf diesem Gebiet. Ja. Ich habe keinerlei Erfahrung im Todmachen. Schrecklich, ja, schrecklich. Beruhigen Sie sich, Bonko. Setzen Sie sich. Danke. Erzählen Sie. Es hat nicht geklappt, ganz einfach. Aber ich hab's ja gewusst. Nach diesem grässlichen Traum heute Nacht. Was für ein Traum? Ja, mir war eine Ratte erschienen. Eine Ratte? Ja, eine Ratte mit einem rosa Schleifchen im Haar. Na, also bitte, wenn das kein böses Vorzeichen ist. Was hat nicht geklappt? Na, die Kapitänsfrau. Sie ist da. Wer? Die Kapitänsfrau? Ja. Maggie? Poltingbrook? Ja. Und sie lebt noch. Ich habe das einfach nicht übers Herz gebracht, sie totzuschießen. Ach. Ja, alles war vorbereitet, das Gewehr geladen, scharf geladen. Ich hatte sie genau über Kimme und Korn. Na, und? Na, und dann musste ich immer an die Ratte denken. Ich bin nämlich sehr rattenscheu, wissen Sie? Oh, das sind abscheuliche, gefährliche Tiere. Und da habe ich vergessen, abzudrücken. Ja, Sie haben vergessen. Ja. Ja, wenn man nicht abdrückt, dann nützt einem das schönste Gewehr nichts. Stimmt, eben. Ich hätte mich vielleicht vorher... ein bisschen im Morden üben sollen. Naja, das war ja schließlich Ihre Idee, ja, die Dame auf diese Weise aus dem Weg zu räumen. Nun müssen wir uns was anderes einfallen lassen. Ja, ja. Vielleicht könnten wir ihr irgendwo auflauern? Dazu ist es fürchte ich schon zu spät. Wieso? Sie besucht zurzeit den Direktor vom Stadtgefängnis. Herr Direktor, da ist Mrs. Schuhschopper vom Chicagoer Frauenverband. So, um Gottes Willen, es bleibt mir auch nichts erspart. Darf ich Sie hereinführen? Ja, wenn es denn sein muss. Bitte, meine Damen, dem Herrn Direktor ist es eine Freude, Sie zu empfangen. Guten Tag, mein lieber Herr Direktor. Guten Tag. Kommen Sie herein, meine Teuerste. Folgen Sie mir. Der Herr Direktor wird uns sicherlich nicht gleich einsperren, nicht wahr? Mir sind leider die Hände gebunden, Mrs. Schuhschopper. Wie bitte? Aha. Ein Scherzchen. Wie reizend, ja. Immer den Humor am rechten Fleck hier. Und womit kann ich den Damen dienen? Je nun, Sie wissen ja, dass sich der Chicagoer Frauenverband zur Aufgabe gestellt hat, dem Wohl des Familienlebens und der inneren Harmonie auch des Niedersten unter uns besondere Aufmerksamkeit und Pflege angedeihen zu lassen. Ja, natürlich. So haben wir uns des armen Mr. Poltingbrook angenommen, der in Ihren Kerkermauern schmachtet. Aber meine nun, Beste... er zeigte sich sehr aufgeschlossen, sodass wir seine liebe Frau nach Chicago eingeladen haben. Und da ist sie nun. Darf ich vorstellen, Kapitän Sir C. Poltingbrook, geborenes Tiefling. Hallo, Direktor. Ich heiße Margaret, Sie dürfen Maggie zu mir sagen. Wie geht's? Ja, ich hoffe... Sie haben eine angenehme Reise gehabt. Ja, weit war der Weg und fern war das Ziel, doch die Sehnsucht, sie brannte im Herzen. Oh, wie süß. Mhm. Na, hoffentlich kommen Sie nicht mit allzu großen Sehnsüchten, Mrs. Poltingbrook. Es kann leicht sein, dass Sie von Ihrem Gatten enttäuscht sind, nach all den Jahren. Oh, dafür habe ich vorgesorgt. Ich habe mir in der Kombüse ein Brotmesser ausgeliehen. Damit werde ich ihn tranchieren, wenn er mir nicht gefällt. Wie? Hat sie nicht einen herzigen Humor? Ja, die Seeleute. Immer zu Koboldereien aufgelegt. Fragt sich nur, wie Mr. Poltingbrook über diese Koboldereien denkt. Oh, ich habe mit ihm geplaudert. Er ist sehr gefügig und er hat mir fest versprochen, sich zu bessern. So, ja, dann werden wir die Formalitäten schnell erledigen können. In 8 bis 14 Tagen, denke ich, haben wir alles hinter uns. Oh, wie schön. Und nun wollen Sie sicher Ihren Gatten sprechen, Mrs. Poltingbrook. Potzblitzklabautermann, und ob ich das will. Der arme Hascher. Na, dann kommen Sie, meine Damen. Sie haben Besuch, Mr. Poltingbrook. Ja, wer? Ihre Gattin. Ach, ja, Effi, das ist aber fein, dass du mich besuchst. Oh, weia. Was ist denn das? Hallo, mein Kleiner. Da bin ich endlich, deine gute alte Maggie. Meine gute alte... Ja, Mr. Poltingbrook, da staunen Sie, wie? Die gute alte Maggie. Sieh mal eine Hand. Die gute alte Maggie. Na, Poltilein, freust du dich nicht? Unsagbar. Ja, lang war die Zeit der Trennung und schmerzlich die Einsamkeit. Doch nun ist alles wieder gut. Dein oberster Jackenknopf steht offen. Max, bring das in Ordnung. Ja, die gute alte Maggie. Kummer hast du mir gemacht, verdammt und zugenäht. Mein armes Herz ist schier zerbrochen. Das war keine böse Absicht, weißt du, es ergab sich ja, so. Ja. Darüber reden wir noch, wenn wir alleine sind. Lass dich erst mal ansehen. Ja, bitte. Tja, verändert hast du dich. Tja, Donnerwetter aber auch. Naja, man wird halt älter, nicht? Den Bart hast du abgenommen, sehr gut, war sowieso nur Flaum. Aber du musst dich besser rasieren. Mit diesen Stoppeln läufst du mir nicht herum. Ich laufe ja auch nicht. Ich sitze, Maggielein. Du hast dich wirklich verändert. Du bist kräftiger geworden. Ja? Du kommst mir auch etwas größer vor. Ja, nun bin wohl gewachsen. Die Gefängnisverpflegung ist sehr gut, weißt du? Sonst hätte ich dem Direktor die Gurgel durchgeschnitten, wenn er mein Mäxchen nicht gut verpflegt hätte. Im Großen und Ganzen muss ich sagen, du gefällst mir noch ganz gut. Du darfst mir einen Kuss geben. Und einen ergebensten Dank. Maggie, vor dem Direktor und Mrs. Schuhschopper. Oh nein, aber auf uns nehmen Sie bitte doch überhaupt gar keine Rücksicht. Kommen Sie lieber, Direktor, wir lassen die beiden in ihrer Wiedersehensfreude allein. Nicht nötig, Schuhschopperchen, für unser Privatleben haben wir noch Zeit genug. Aber ja, ein ganzes Leben lang. Ich fahre heute nach New York zur Agentur meiner Reederei. In 14 Tagen komme ich zurück, dann ist hier wohl alles erledigt. Was, Direktor? Ja, in 14 Tagen ist Ihr Mann frei. Frei wie die Möwe in den Lüften. Dann hole ich dich ab, mein Kleiner, und wir stechen sofort in See. Hinaus in die Ferne, aufs weite, weite Meer. Du wirst bei mir als zweiter Rudergänger fahren. Hä? Du musst natürlich als Schiffsjunge anfangen, aber das wird dir viel Spaß machen, das Seemannsleben. Hä? Sich Wind und Wetter um die Nase wehen zu lassen, was könnte es Schöneres geben? Na eben. Aber wir wollen die Zeit nicht nutzlos verstreichen lassen, ans Werk also dann. Bis auf bald, mein Schatz. Küsschen. Ahoi. Auf Wiedersehen und alles Schöne. Sie hören noch von mir, Mr. Poltinger. Oh, Herr Direktor, kann ich Sie eine Minute sprechen? Ja, natürlich. Wärter? Ja? Führen Sie die Damen hinaus, bitte. Jawohl, Herr Direktor. Ja, was gibt's denn, Poltingbrook? Die gute alte Maggie. Bitte, Herr Direktor, was geschieht wohl in den nächsten 14 Tagen? Ach, die nötigen Formalitäten. Ihre zweite Ehe muss für ungültig erklärt werden und Sie werden eine Geldstrafe zahlen müssen. Da haben wir schon, das kann ich nicht. Ich bin bettelarm wie ein Kirchenmäuslein. Och, dafür ist vorgesorgt. Die Summe wird Ihnen vom Chicagoer Frauenverband vorgestreckt. Und dann werden Sie freigelassen. Was freigelassen nennen Sie das? Ausgeliefert werde ich dieser Walfangmutter. Na ja, Ihrer rechtmäßigen Gattin. Herr Direktor, können Gesetze denn so grausam sein? Haben Sie kein Mitleid, Herr Direktor? Gefangene sind doch auch Menschen. Ich verstehe schon, worauf Sie hinaus wollen, Poltingbrook. Aber Sie sind mit dieser Frau verheiratet. Herr Direktor. Ja, ich fürchte, sie wird sich auf eine Scheidung nicht einlassen. Herr Direktor, dann möchte ich lieber bei Ihnen bleiben. Ausgeschlossen. Bitte, Herr Direktor. Bitte, das schlagen Sie sich aus dem Kopf. Bitte. Das geht nicht. So. Ja, also gut denn, Herr Direktor. Ich möchte ein Geständnis ablegen. Wie? Ich bin nicht Maxim F. Poltingbrook. Der wirkliche Poltingbrook ist tot. Ich habe mir nur seine Papiere angeeignet. Ach nein. Ja, wer sind Sie dann? Gestatten, mein Name ist Dickens. Dickens. Was? Das ist ja wundervoll. Was ist denn? Glänzend. Was? Brillant. Glauben Sie mir nicht? Nein, Poltingbrook. Da müssen Sie sich schon was Besseres ausdenken. Aber es stimmt, Herr Direktor. Ich schwöre es Ihnen, es stimmt. Aber nur machen Sie mich bitte nicht ärgerlich, Poltingbrook. Wo kämen wir denn hin, wenn jeder, der seiner Frau überdrüssig geworden ist, zu mir käme und um Asyl bete? Und dann noch mit einer so himmelschreienden Lüge, Dickens. Och, machen Sie sich nicht lächerlich. Tragen Sie Ihr Schicksal mit Würde. Mit Würde. Ja, naja. Ja. Und man kann die Formalitäten nicht ein bisschen hinauszögern, Herr Direktor. Nein. Sagen wir, bis das Walfangschiff wieder in See gestochen ist. Tut mir leid. Es liegt nichts gegen Sie vor, Mr. Poltingbrook. Ich habe keine Handhabe. Ach. Sie haben sich ordentlich geführt. Ja. Ja? Ich habe mich ordentlich geführt? Ja, mir ist bis jetzt nichts Gegenteiliges bekannt geworden. Aha, bis jetzt. Nun ja, es tut mir leid, Herr Direktor, aber ich habe keine Wahl. Es muss sein. Oh. Was ist das? Abhaben Sie nicht, Mann! Hilfe! Hilfe! Was ist denn hier los? Halten Sie den Mann fest, legen Sie ihn! Also bitte, legen Sie ihm Handschellen an! Handschellen! Junge, mit der Ruhe! Burschen! Aber gerne, gerne, wenn Sie mir Handschellen anlegen möchten, bitte sich zu bedienen, bitte! Frechheit! Sind Sie verletzt, Herr Direktor? Ja, ich weiß noch nicht. Er hat auf mich eingeboxt wie ein Wilder. Das wird Sie teuer zu stehen kommen, Poltingbrook. Aber gerne, Herr Direktor. Widerstand gegen die Staatsgewalt. Gerne. Aufruhr und ja. Körperverletzung. Ja. Das kostet Sie mindestens 6 Monate. 6 Monate? Oh, besten Dank, Herr Direktor. Vielen Dank. 6 Monate. Oh. Dickie Dick Dickens also streckte den Herrn Direktor mit einigen trockenen Haken zu Boden. Ein Manöver, dem ein baldiger und durchschlagender Erfolg beschieden war. Der Untersuchungshäftling Maxim F. Poltingbrook erhält eine Ordnungsstrafe von 6 Monaten Gefängnis wegen Disziplinlosigkeit und Aufruhr, verbunden mit einem tätlichen Angriff gegen das Gefängnispersonal. Mr. Poltingbrook, haben Sie noch etwas zu sagen? Ich danke dem Gericht für seine Milde und nehme das Urteil an. Nicht jeder war mit dem Urteil so zufrieden wie der Richter und Dickie Dick Dickens. Kapitän Margaret Poltingbrook von der Oak Hook Mo zum Beispiel zeigte sich aufs Äußerste empört. Schon 24 Stunden, nachdem sie von dem Vorfall gehört hatte, erschien sie in Dickies Zelle. Kugelblitz und Donnerschlag. Sämtliche Taifune, Hurrikane und Tornados auf den Kopf dieses hündischen Gefängnisdirektors. Oh, mein armer Maxim, was hat man dir angetan? 6 Monate Gefängnis. Ja, ich tue mir selbst unendlich leid. Gerade mir muss das passieren. Du weißt doch selbst, Maggie, ich bin sanft wie ein Lamm. Wie ein Schaf. Doch das, mein Freund, ist der Welt Lohn. Ja. Dem Redlichen sind allerorts Schranken gesetzt, nur das Unrecht hat freien Lauf. Ach, wie wahr du sprichst, Maggie. Ich hole meine ganze Crew nach Chicago und stürme das Gefängnis. Hurra! Ich werde diesen lausigen Gasten einäschern mit Mann und Maus und Kakerlaken. Wundervoll. Aber verzeih, Maggie, dann äscherst du mich ja auch mit ein. Dich hole ich doch vorher raus. Okay. Ich werde dir eine Eisenfeile in die Zelle schmuggeln. Damit feilst du die Gitterstäbe durch. Eine herrliche Idee. Ja. Aber entschuldige, Schätzchen, sie nützt uns auch nichts. Wieso? Meine Zelle liegt im 6. Stock. Ach, das macht nichts. Das schaffen wir schon. Mit der Harpunenkanone schieße ich dir ein Tau in die Zelle. An dem kletterst du runter. Prächtig. Aber, pardon, während ich an diesem Tau hänge, schießt mich doch das Wachpersonal ab. Tja, wer nicht wagt, der nicht entflieht. Nein, nein, Maggie, nein, dafür ist mir mein Leben zu kostbar. Es hilft nichts. Wir müssen uns in unser Schicksal fügen. Oh. Das sind doch nur 6 Monate, Maggie. 6 Monate kann ich nicht warten. Da schwimme ich längst auf dem Atlantik fernab von hier im rauen Norden. Ja, ja, eben, eben. Aber was sagst du? Schade, schade, jammerschade. Ja. Versuchszeit ist um. Oh, danke, Herr Werther. Danke. Ja, du musst jetzt gehen, Maggielein. Tut mir entsetzlich leid. In 10 Tagen steche ich in See. Ahoi. Und gute Fahrt, Maggie. Und wann sehen wir uns wieder? Och, es wird sich schon mal eine Gelegenheit finden. Weißt du, die Welt ist ja klein. Also, auf Wiedersehen. Leb wohl, mein großer Walfangkapitän. Leb wohl. Kapitän zur See Maggie Poltingbrook, geborene Stippling, stapfte aus dem Gefängnis voller Gram und Kummer. Dickies Laune hingegen glich einer sprudelnden Sodawasserflasche. Mit sich selbst und der Welt zufrieden blieb er in seiner Zelle, die ihm schon, wie er in einem Brief an einen jungen Einbrecher schreibt, zum lieben Heim geworden war. Doch nicht überall war es so ruhig und friedlich wie im Chicagoer Stadtgefängnis. Im Polizeipräsidium herrschte in jenen Tagen Panikstimmung. Eine Katastrophe, Herr Bezirksstaatsanwalt! Eine Katastrophe! Wir werden der Lage nicht mehr Herr! Seitdem wir Jim Coopers Bande ausgehoben haben, blüht das Verbrechen in allen Ecken und Winkeln. Sie müssen eben härter durchgreifen, Kommissar. Wie soll ich denn? Ich habe kaum genug Leute, alle Verbrechen zu registrieren. Ehe wir dazu kommen, das eine Delikt zu fahnden, da haben wir schon 5 neue. Herr Kommissar! Herr Kommissar! Was schreien Sie denn schon wieder, Sergeant? Verzeihung, ich wollte dem Herrn Kommissar Meldung erstatten. Erstatten Sie aber in 3 Teufelsnamen leise. Leise! Zu Befehl. In der letzten Nacht wieder mehr als 12 Schwerverbrechen, davon allein 7 Morde. Teufel auch. Wo? Hier und dort. Über das ganze Stadtgebiet verteilt. Völlig planlos. Offensichtlich besteht zwischen den einzelnen Delikten kein Zusammenhang. Sehen Sie, Herr Bezirksstaatsanwalt, so geht das jeden Tag. Aber dafür muss es doch eine Erklärung geben, Kommissar. Nichts auf der Welt geschieht ohne Ursache. Ja, da bin ich überfragt. Ich weiß es nicht. Dabei war die Erklärung höchst einfach. Die Nachricht, dass Jim Coopers Bande vernichtet war, hatte sich wie ein Lauffeuer über den amerikanischen Kontinent verbreitet. Die Unterwelt Chicagos, so flüsterte man sich zu, ist herrenlos. Wie in alten Goldgräberzeiten erzählte man von dem großen, glänzenden Glück, das in Chicago auf der Straße läge. Allüberall formierten sich kleine Gruppen von Glücksrittern und machten sich auf die Reise. Oho, warum hast du denn angehalten, du Idiot? Mann, eine Straßenfalle, du Knallkopf. Siehst du nicht dort das Seil? Verflucht. Halt! Woher und wohin? Oh, mal halblang, Kumpel, hast du die Straßenfalle aufgestellt? Hab ich, amico mio. Und ist ein verteufelter Pech, dass ihr nicht seid hereingefahren. Das klingt zünftig. Du bist wohl auch vom Fach. In St. Louis kennt mich jedes Kind. Man nennt mich Billy, den Kopfjäger. Da bist du aber fein raus. Ein hübscher Name. Billy, der Kopfjäger. Das Lachen wird dir vergehen, Amico, und dir auch. Ich bin ein 7-facher Mörder. Na und? Ist das was? In Jacksonville sucht man mich wegen 11-fachen Totschlages. Und ich habe auch schon 4 Leute abgeknallt. Eigentlich sogar 5, aber der letzte Abschuss, der ist noch nicht bestätigt. Und was wollt ihr in Chicago, Amici? Du willst vom Fach sein. Nennst dich Billy der Kopfjäger und fragst, was wir hier wollen. Unser Glück wollen wir machen. Für Leute wie uns blüht in Chicago der Weizen. Irrtum, Amico. Für Leute wie euch ist in Chicago kein Platz. Also, gute Nacht. Gute Arbeit, Billy. Grazie per il complimento. Beides Kopfschuss. Du machst deinem Namen alle Ehre, Billy. Komm, fass an, wir räumen die Toten beiseite. Den Wagen können wir nachher noch nehmen. Du, Billy, sieh doch, dort im Gebüsch, da bewegt sich was. Porca miseria. Hallo, wer ist da? Gute Arbeit, Rip. Danke. Mensch. Das ist doch Billy, der Kopfjäger und sein Freund. Sie waren es, Charlie. Sie waren es. Ja, aber Rip, warum hast du sie denn? Frag nicht so dumm, du Dussel. Chicago ist übervölkert. Noch ein Dussel weniger. Hallo, Rip, old boy. Oh, Topper und Williams, wo kommt ihr denn her? Wir hörten hier eine Schießerei und da sind wir hergekommen. Was, Williams? Sind wir, Boss? Ist nicht gut, wenn man überall hinläuft, wo was los ist, Topper. Man soll nicht neugierig sein. Bin auch nicht neugierig, nicht wahr, Williams? Bist du nicht. Bin nur geräuschempfindlich, kann das Knallen nicht hören. Werde ich immer wütend. Stimmt's, Williams? Stimmt, Boss. 5 Leichen. Du hast ja ganz ordentlich aufgeräumt, Rip. Es tut mir bitter leid um die Jungs. Aber es kann eben nicht jeder leben bleiben. Es kommen zu viele nach Chicago. Die Konkurrenz wird zu groß. Da hast du recht, Rip. Was, Williams? Ja, Toppe, da hat er recht. Dafür braucht man aber nicht so einen Lärm zu schlagen. Na, erlaub mal. Ohne Lärm geht sowas nicht. Geht doch. nicht wär's? Klar geht's. Aber wie? Wie willst du sonst aufräumen? Mit dem Messer. Komm, ich zeig's dir mal. Aber Topper, was soll denn das? Lass den Quatsch. Willst dir doch nur vormachen. Gute Arbeit, Topper. Danke. Tut mir ja leid, Herr Junge, aber die Konkurrenz ist eben zu groß. Nicht wahr, Williams? Ja, sie ist zu groß. Hey, hey, hey, hey, hey! Was denn das? Polizei, Topper. Ach, du liebes Bisschen. Jetzt sind wir geliefert. Die machen uns für 1, 2, 3, 4, 5, 6 Leichen verantwortlich. Stimmt's, Williams? Stimmt nicht, Boss. Die Polizei kommt nämlich gar nicht hierher. Ich habe ein paar Tellerminen ausgelegt. Tellerminen? Oh, Williams. Du weißt doch, dass ich Krach nicht leiden kann. Ja, es war unruhig geworden in Chicago. Selbst der hartgesottenste Gauner war seines Lebens nicht mehr sicher. In der ehedem so klar organisierten Unterwelt der herrlichen Millionenstadt herrschten wahrhaft anarchistische Zustände. Es gab kaum einen Einbruch, Diebstahl oder Überfall, bei dem der Räuber nicht anschließend selbst ausgeraubt wurde. Die beklagenswerten Missstände in der Chicagoer Unterwelt wurden nach geraumer Zeit auch der Öffentlichkeit bekannt. Die Bevölkerung war beunruhigt, die Obrigkeit besorgt. Während die Stadtverordneten debattierten, tobte vor dem Rathaus eine wilde Schlacht zwischen rivalisierenden Banditen. Im Eifer des Gefechts stürmten einige der Randaleure das Rathaus, offensichtlich in der irrigen Meinung, hier Schutz, Schirm und Hilfe zu finden. Und keiner war da, der diesem Treiben Einhalt gebieten konnte. Wirklich keiner? Mr. Sträubenguss war über diesen Punkt anderer Meinung. Joshua Benedict Sträubenguss zählte zu den bestrenommierten Juwelieren der Stadt, was ihn aber nicht daran hinderte, mit der linken Hand weltumspannende Hehlergeschäfte zu machen. Und er war, wie gesagt, anderer Meinung. Daher hielt er es für ratsam, Dickie Dick Dickens im Gefängnis zu besuchen. Sie könnten Chicago retten, Mr. Dickens. Sie haben Persönlichkeit und Führertalent. Wie beliebt? Unsere gute, solide Unterwelt steht Kopf. Die Banditen sind außer Rand und Band. Sie sind der Einzige, der wieder Zucht und Disziplin unter den Ganoven herstellen kann. Was gibt's da zu lachen? Sie machen mir Spaß, Sträubenguss. Ich soll Ordnung schaffen? Ja. Soll mein gemütliches Leben aufgeben? Raus an die frische Luft, wo die blauen Bohnen fliegen? Na, verehrtester. Ach, nach allem, was ich gehört habe, ist der einzig sichere Ort Chicagos zurzeit das Stadtgefängnis. Hier knallen keine Schüsse, hier habe ich mein Heierbettchen, hier kriege ich mein Futterchen, hier stört mich kein Mensch und ich kann in Ruhe meiner musikalischen Leidenschaft frönen. Teuerster, verehrtester, ich bitte Sie, hören Sie mit diesem Getudel auf! Warum? Es macht mir Spaß. Ja, aber mich macht's nervös. Dann sollten Sie sich mal einsperren lassen, Joshua. Sie glauben gar nicht, wie heilsam das für die Nerven ist. Wirklich, ich kann dieses Gefängnis nur empfehlen. So tief sind Sie gesunken. Abgesehen davon habe ich einen zweiten Grund, hier zu bleiben. Sobald ich rauskomme, belegt mich meine Frau mit Beschlag. Die Effi? Ach was! Captain Maggie, die 2-Zentner-Dame mit dem Walfischleib. Und solange die noch in Amerika herumgeistert, bleibe ich im Gefängnis. Damit basta und auf Wiedersehen. Wer wird denn so egoistisch sein? Denken Sie doch an die Allgemeinheit. Das einheimische Verbrechertum liegt am Boden. Zugereiste Rowdies terrorisieren die ehrliche Gangsterelite. Chicagos Verbrecher hungern, Dickens. Können Sie sich das mit ansehen? Sollen Sie sich einsperren lassen? Dann kriegen Sie zu essen. Ja, wenn das so weitergeht, ist es aus mit unserem schönen Chicago. Tja, unser Chicago. Mein Chicago. Ja, ja. Oh, Chicago. Du mein Chicago. Das wäre ein schöner Schlagertitel. Ja? Ein langsamer Walzer vielleicht. O Chicago, du mein Chicago. Ich sehe schon, die Musik strapaziert ihre Denkfähigkeit. Sie wissen ja nicht einmal, wie Sie aus einem lumpigen Stadtgefängnis herauskommen können. Alsdann. Was denn? Moment, Moment. Was sagen Sie da? Möchten Sie mich beleidigen? Na, ich hätte gar nicht herkommen sollen. Wer nicht einmal in der Lage ist, aus einem Gefängnis auszubrechen, kann natürlich auch keine Unterwelt regieren. Entschuldigen Sie die Störung, Verehrtester, und vergessen Sie, was ich gesagt habe. Hören Sie mal, Sie haben wohl nicht alle Tiere im Gehege. Sie sollten mich besser kennen, Joshua. Wenn ich heute ausbrechen will, bin ich morgen draußen. Was ich will, das kann ich. Na, endlich. Das ist ein Wort, Dick. Ich gratuliere Ihnen zu diesem Entschluss. Ja, aber ich will ja nicht. Wie? Nein? Nein. Oh. Da kommt noch ein lieber Besuch. Schreck, lass nach. Ich bin's, mein lieber Freund, die gute Mrs. Schuhschauber vom Chicagoer Frauenverband. Und wie geht's Ihnen heute? Alle guten Geister. Er freut sich, wie reizend. Ja, dann will ich mal. Oh nein, verweilen Sie ruhig. Ich bleib hier nur kurz, was ich Mr. Poltingbrook zu sagen habe. Das kann dann jeder hören. Darf ich vorstellen, Mr. Strobenguss, Mrs. Schuhschauber? Ja, angenehm. Ich habe schon viel von Ihnen gehört. Nur Gutes. Ja. Und was darf's denn sein, Mrs. Schuhschauber? Es ließ mir keine Ruhe. Ich musste mit Ihnen sprechen. Oh, Mr. Poltingbrook, ich war ja empört über die Behandlung, die man Ihnen zuteil werden ließ. Ein halbes Jahr Gefängnis, bloß weil Sie dem Herrn Direktor ein paar hinter die Ohren gegeben haben? Ja, so sind nun einmal die Gesetze in unserem Lande. Hart, aber brutal. Nun sitze ich ein halbes Jahr fest. Ein Riesenpech, vor allem, wenn man bedenkt, dass meine liebe Frau nun ohne mich in See stechen muss. Auch die arme, kleine Meg. Oh, Mr. Poltingbrook, Sie beglücken mich. Sie beschämen mich, so ist nun all meine Mühe doch nicht umsonst gewesen. Sie werden sie zu schätzen wissen. Und was wäre dies bitte für eine Mühe? Ich komme mit fröhlicher Nachricht, ja? Ihrer Leidenszeit ist jetzt ein baldiges Ende gesetzt. Wieso? Ja, mit der ganzen Kraft meiner Persönlichkeit und unterstützt von dem enormen Einfluss meines Verbandes habe ich mich für Sie eingesetzt. Zu liebenswürdig. Und der Volk war mir treu. Ich habe einen Strafaufschub für Sie durchgedrückt. Nein. Ja, Ihre Strafe wird auf Bewährung ausgesetzt. Das ist ja köstlich. Lachen Sie nicht so dämlich, Sträubenguss. Die Sache ist ernst genug. Oh, Verzeihung, Verzeihung. Ja, mein lieber Poltingbrook, in einer Woche sind Sie ein freier Mann. Ihrem Eheglück steht nichts mehr im Wege. In spätestens 8 Tagen können Sie mit Ihrer lieben Frau in See stechen. Freuen Sie sich? Ich bin sprachlos vor Glück. Nicht wahr? Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, Ihnen diese Freudenbotschaft persönlich zu bringen. Aber nun muss ich mich eilen. Falls wir uns nicht mehr sehen sollten, alles Gute für Ihre ferne Ehe und viel Glück auf hoher See. Sie können nicht ermessen, wie dankbar ich Ihnen bin. Oh doch, oh doch. Adieu. Herrgott, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist, Schräubenguss, fangen Sie jetzt nicht wieder zu lachen an. Ich werde es mir verbeißen. In spätestens 8 Tagen holt mich meine Frau hier heraus. Mein Glückwunsch. Oder, wie sagt man, Walfangheil. Ach, was, Ihre Witze sind faul, Joshua. Hören Sie doch auf! Bin ganz ernst. Ich habe meine Disposition geändert. Wenn meine Frau kommt, wird sie mich nicht mehr antreffen. Was? Sie wollen? Ausbrechen, ja. Chicago retten. Bravo, bravo! Und bedanken Sie sich beim Chicagoer Frauenverband. Ja, dann lassen Sie uns aber schnell überlegen, wie wir Sie am besten hier herausbekommen. Darüber zerbrechen Sie sich mal nicht Ihr Köpfchen, Joshua Benedict. Sie wissen ja, was ich will, das kann ich. Ah ja? Gehen Sie nach Hause und bestellen Sie Effi, sie soll mein Bett beziehen. Übermorgen komme ich. Ja, aber mit 1000 Freuden, mein Bester! Wird Dickie Dick Dickens den ihm vom Schicksal aufgezwungenen Willen durchsetzen können? Wird es ihm glücken, den Gelassen des Stadtgefängnisses von Chicago zu entrinnen? Meine Damen und Herren, versäumen Sie nicht, das nächste Mal Ihr Radio anzustellen. Hören Sie mehr über das atemberaubende, aufsehenerregende, sensationelle Leben des gefährlichsten Mannes von Chicago, Dickie Dick Dickens! Musik.